scheint. So warten wir vergebens unsere Hoffnung, unsere Hoffnung ist es schön. Glauben kann man's kaum. Tag meines Lebens, hab ich so was nicht gehört, hab ich so was nicht gehört, hab ich so was nicht gehört. Nur mag der freche Tollkopf feilen, ihr vergaß, ihr wisst das Welt. Musste noch die Hochzeit so beeilen, dass jetzt uns warten lässt. Gott allein mag wissen, welche Farben jetzt der Bräutigam und der Nippere. Seid ihr hier, die Braut muss warten, ganz mit Recht seid ihr verstiebt. Euer Beileid könnt ihr füglich sparen, ihr verdammt, was jeder tut. Solche herbe Kränkung zu erfahren, brächte Engel selbst im Wut. Wie es scheint, so warten wir vergebens. Unsere Hoffnung, unsere Hoffnung ist zerstört. Glauben kann man's kaum. Tag meines Lebens, hab ich so was nicht gehört, hab ich so was nicht gehört, hab ich so was nicht gehört. Und da kommen auch noch gar die Gäste, denn schon ist so kalte Zeit. Schnell vor meinem Billigst ist das Beste. Seid willkommen, hochverehrte Gäste. Ach, wie ist es mir so leid, dass uns fehlen muss zum heutigen Feste eine große Kleinigkeit. Nein, was es auch immer wäre, wir vermissen sicher nicht, hier zu sein. Zu sagen ist es gar zu schändlich und doch muss es einmal sein. Glaubt mir, ich bedauere ganz unendlich, ich bedauere ungemein. Meine lieben, hochverehrten Gäste, alle fandet ihr euch ein, doch es fehlt zum frohen Hochzeitsfeste uns der Bräutigam ganz allein. Ist es wirklich meines Herrn, ihr Bedauert ungemein, dass es unliebsam wäre, wie dieser Mann erwartet sein? Ich bedauere, werte Gäste, doch es könnt ein Wunder geschehen, drum so wollt geduldig warten und im Garten euch ergehen. Manche sein Zeugen mehr, Yeah. hätt ich alles dies geahnt, als ich dem Ungestüm von Jankas Freiern wehrte. Solange Katharina noch im Haus, ist's nichts damit, ihr Herrn, an euren Unterricht, denn das noch heute mit der Hochzeit nichts. So wünscht ich, Janka nütze euer Hiersein. Ich gehe Käthchens Zorn mit Trost zu stillen, denn zürnt sie heut, ist's nicht aus Eigenwillen. Den Hof zu machen, halt, ich will besser nicht mehr warten. Wird mir es endlich endlich nun gelingen, auch die Musik zu ihrem Recht zu bringen. Ihr könnt allein uns lassen, dreistimmige Musik kommt heute nicht vor. Ich bleibe gern ein Liedlein aufzufassen, gab die Natur auch mir ein leidlich Ohr. Er möchte gern allein den Hofirmagen hat Musikus, ich stecke ihn noch aus. Ich glaube auch dieser Vier ist auch mit meinem Sparen. Ich glaube auch, wir wollen, ich stecke dich aufs Haus. Mein Fräulein, seht auf diese kleinen Zettel, die Skala sind nicht exemplifiziert. Die Skala, meint ihr, dass ich solche Zettel in größter Jugend nicht schon absolviert? Doch hört, wie Cembalo euch dazu führt. Seht, Cembalone, so nenn ich mich laut, nehmt doch Hortensio, bin ich. Hebt euer Händchen, reicht mir's als Braut, frohe Liebeslust seh ich. Gebt mir Hoffnung, o liebliche Maid, ach, habt endlich Erbarmen, habt empor aus dem seelenden Leid. Seht, Cembaloni, den Armen. Ha, ha, ha, ha, das nennt ihr Skala, gebt die mag ich nicht, die alte ist mir lieber. Dieses neue Skalengesäusel ist mir ganz zuwider. Mein herrlich Lied, es hat sie nicht bekehrt. Hortensio, Hortensio, sie ist ein Schwert. Mit langer Nase ist abgezogen. Hier kauf ich stark den Musikanten aus. Ach, armer Skala, wie bist du betrogen? Was ist ich glaub, ich hätte Lehre in Kunst und Zählen, doch waren's nur für Ehre, die mehr gelernt hab ich nicht viel. Ach, aber schnell, wie du mich doch erholen, schon liegt er um die Ecke, noch eine kleine kurze Strecke und unser Bräutigam ist da. Ich helle, ich helle, ich helle, ich helle, ich helle, es scheint im Kopf euch zu verrücken, passet euch ein, lasst sie gehen. Oh, freut euch bitterziniglich, ihr habt's ja auch vernommen, getröstet, ihr erleichtert mich, der Bräutigam ist gekommen. Zwei, drei, der Jungenmann ist alles selbst erschwommen. Der Schallerbaum, der Hirn, der Kuhn, der Schallerbaum, der Hirn, der Stand, die Schallerbaum, der Kuhn, der Bräutigam ist gekommen. Ist wirklich er gekommen? Hast du's allein noch nicht vernommen? Ich dank sie nicht, schon darf ich nicht zufrieden, denn Tollkopf los zu sein, jetzt konnte bleiben. Woher er kommt? Kind, sei vernünftig, freu dich, dass du dem Schimpfen gegangen bist und dass nun heute denn noch Hochzeit ist. Ihm wohl noch dankbar sein, des Hochzeitstags mutwillige Verwählung. Thank you. in dem Flug. Merkt, wie der wilde Zecher leeren und wird auf eine Zug. Auch die bergkristallene Schale reich wird ihr wahrer Schatz. Stehe neben dem Pokale, Anker, drehen sie ihren Platz. Noch mehr Teller, 40 Gläser schnell herbei. Rührt die Arme, rührt die Beine, schnelle Schlippen schnell herzu. Rote Weine, weiße Weine, alles muss jetzt gehen im Lo. Scheint ganz verstört. Herr Cembalogi, sag mir, Sibylle! Nein, solcher Hochzeit wohnt ich niemals bei. Er trieb es wie ein Teufel, jeder Sitte sprach sein Betragen hohn. Der Priester fragte, wollt gegenwärtige Jungfrau ihr zum Weibe? Natürlich, schrie er laut, drum bin ich da und mach nur schnell mit eurem Hokus Pokus. Drauf, als zu Ende kam die Zeremonie, gab er der Braut vor allen einen Kuss, der weithin schallte. Nein, das ist so hart! Da kommt der Zug, drum will ich schweigen. Er möchte sonst auch mir die Zähne zeigen. Zu widersprechen. Ei, tut es nur, mich kümmert's keinen Deut. Ihr guten Leute, setzt euch ruhig nieder. Stoßt an und sechzehn frohe Liebeslieder. Wir aber ziehen, will euch das nicht gefallen. Doch muss es sein, und Gott sei mit euch allen. Lasst uns euch bitten, Leute, Freude, Christen, jetzt kommt ja. Bleib doch da, Mistrein, mein Stern. Ich bitte, bleib doch da, bleib hier mir fern. Ich bitte euch, bleib doch da. Hört auf, ihr Herren, hört auf, ihr Herren. Ich bitte, bleib doch da. Mistrein, mein Stern, Mistrein, mein Stern. Ich bitte, bleib doch da. Bleib hier mir fern, bleib hier mir fern. Das höre ich gern. Gewohnen, ihr bleibet da. Ein nicht von fern, ein nicht von fern. Du sagtest doch, das hörst du gern. Ich hörte gern dein freundlich bittend Wort. Doch ungebeugt bleibt mein Schluss, wir gehen. Wer du dein Herz geweiht am heiligen Ort, lass sie nur heute nicht vergebens flehen. Lass sie nur Wir wollen eilen, im Traum, ihr Herr.